14. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. König Nussknacker und der arme Reinhold. Ein Kindermärchen in Bildern von Heinrich Hoffmann. Großmütterlein erzählt. Großmütterlein sitzet zur Sommerszeit im Garten an kühler Linde. Da blühen die Blumen weit und breit und nicken im leisen Winde. Die Sonne geht bald hinab zur Ruh, es summen die Bienen noch eilig, die Vöglein singen ein Lied dazu. Wie ist es da schön und heilig? Großmütterlein winkt, da kommen geschwind die Kleinen und knien daneben. Sie küsst auf die Augen ein jedes Kind und lässt sich die Händchen geben. »Du liebes, du gutes Großmütterchen, du! Wir bitten und betteln und quälen, wir lassen dich wahrlich nicht eher in Ruh, du musst uns ein Märchen erzählen!« Großmütterchen sprach, »Nun wohl, es sei. Ein neues erzähl ich euch heute. Ernst geht es und spaßig her dabei. Jetzt still, ihr kleinen Leute!« Da schweigt das Vöglein, die Biene setzt sich still in die Blume tief innen. Die Kinder lauschen tief atmend jetzt. Großmütterlein will ja beginnen. König Nussknacker und der arme Reinhold. Weihnachtszeit, du goldene Zeit! Bäume grünen weit und breit wie in warmen Frühlingstagen, und die Kinderherzen schlagen in Beglückung, o wie fröhlich, in Verzückung, o wie selig. Schaut umher, es flimmern da, schaut umher, es schimmern da, Kerzen hell in dunkler Nacht, Augen hell in Funkelpracht, denn es haben all die Gaben reich und glänzend sich enthüllt und die Brust mit Lust erfüllt. Dankend in der Eltern Arm drängt sich da der Kinderschwarm. Froher Jubel weit und breit, Weihnachtszeit, du goldene Zeit. Aber ach, nicht aller Orten ist der Tag ein Fest geworden. Dort im Schnee die Hütte seht, wie sie so verlassen steht. Armut, Not und schwere Sorgen wohnen drinnen still verborgen. Mutterhand, so leis und lind, pflegt ein fieberkrankes Kind, pflegt den einz'gen lieben Sohn, schwer erkrankt 8 Tage schon. In dem engen, stillen Raum grünt kein froher Weihnachtsbaum, und kein heller Kerzenschimmer leuchtet durch das kleine Zimmer. Aber Liebe sorgt und wacht noch in später Mitternacht. Manche heiße Träne rinnt, Mutter betet für ihr Kind. Wenn ihr froh und glücklich seid, oh, dann denkt an fremdes Leid. Späte Nacht ist's, Reinhold liegt, sanft in Schlummer eingewiegt. Mutter hat den kranken Jungen endlich in den Schlaf gesungen. Längst gestorben ist der Vater. Ohne Schützer und Berater muß die Witwe nun allein ihrem Kinde alles sein. Müde schließt sie selbst die Augen, die so sehr die Ruhe brauchen. Alles schläft so still, so still. Mäuslein huscht, wohin es will, Kätzlein unterm Ofen ruht gar zu gut. Das Vöglein hat den Kopf gesenkt, weil es nur an Schlafen denkt. Schwach nur brennt der Lampe Licht, weckt die lieben Schläfer nicht. Wer jetzt etwas fragen will, frage leise, leise, still. Gesegnet sei der Schlaf der Nacht euch, die ihr Sorgen schwer gewacht. Schlafend ruhen sie, da verbreitet sich ein Lichtglanz hell und klar, und zum Bett des Kranken schreitet hin ein Knabe wunderbar. Schimmernd leuchtet sein Gewand, eine Lilie trägt die Hand, in der blonden Locken Glanz schmiegt sich leicht ein Blumenkranz. Süß ist seiner Stimme Klang, seine Worte wie Gesang. Du lieber Reinhold, hör mein Wort. Wach auf, du sollst zur Stund genesen. Dir scheucht ein Wink die Leiden fort, dein Schmerz sei wie ein Traum gewesen. Wenn alles sich auf Erden freut, wenn alle Engeln jauchzend singen, dann sollst auch du die Festnacht heut nicht freudelos allein verbringen. Steh auf, ich will dein Führer sein, der muntern Lieder weiß ich viel. Ich führ dich in ein Märchen ein und zeig dir wundervolle Spiele. Es führt nun der Engel den Knaben hinaus, hinaus aus der Stube, hinweg von dem Haus. Er führt ihn durch Wiesen auf sanftem Weg, durch Blumengelände und grünes Geheg. Hinweg war der Winter und alle sein Weh, verschwunden das Eis, geschmolzen der Schnee. Die Luft war rein, voll Sonnenschein, im Bach der lustige Wellentanz, rings Frühlingslust und Sommerglanz. Da atmete Reinhold tief und frei, und alle Krankheit war vorbei. Und durch ein goldenes Tor hinein, in einen Saal von Edelstein, da treten beide. Welche Pracht! Das leuchtet und funkelt bei Tag und Nacht. Der Engel hat dem Knaben jetzt ein kleines Kästlein hingesetzt und spricht: Spiel mit den Häuschen drin, bis dass ich wieder bei dir bin, und was auch sonst geschehen mag, es ist für dich ein Freudentag. Er sprach es und verließ den Ort. Doch Reinhold setzte sich sofort und stellte die Häuschen hübsch in Reih und grüne Bäume auch dabei, und mitten, wo es ihm gefällt, hat er die Kirche hingestellt. Die Häuslein stehen jetzt prächtig da. Nun gebet Achtung, was geschah. Sie fangen an, sich auszustrecken, sich rechts und links hinaus zu recken. Sie werden höher, werden breiter, sie wachsen weiter, immer weiter. Die Tür, das Fenster und das Dach, es wächst das alles allgemach. Die kleine Kirche schießt empor und auch der grüne Baum davor. Was alles in den Häusern steht, wächst wie das Kraut im Gartenbeet, und Schrank und Bett und Tisch und Stuhl, im Hof das Huhn, die Ent im Pfuhl, der Hund, die Katz, der Ochs im Stall, die Töpfe und die Schüsseln all, die Eier wachsen und die Braten, die Kuchen sind sehr wohl geraten, und in den Häusern ganz geschwind wächst Vater, Mutter, Magd und Kind. Doch statt des Saals von Edelstein schließt alles blauer Himmel ein, und vorn, da steht zu jeder Seite ein goldener Stuhl, bequem und breit. Nur Reinhold blieb das, was er war, ein Bursch von 6 bis 7 Jahr. Er ist vor Staunen starr und stumm und sieht sich sehr verwundert um. Und wie nun Reinhold steht und schaut und sich nicht rechts, nicht links getraut, da schallt von fern durch Markt und Straßen ein fröhliches Trompetenblasen. Dann immer näher klingt's herbei, laut wie ein jubelnd Lustgeschrei. Es wirbelt bald, bald tönt es lang in schmetterndem Trompetenklang. Und der Trompeter schmuck und bunt, mit der Trompete an dem Mund, kommt prächtig blasend hergeschritten und stellt sich auf den Platz inmitten. Die Scheiben klirren, er bläst so froh, sein lustig Lied, es lautet so. Ich bin der famose Trompeter, wie ich, so bläst nicht ein jeder. Schnittreng, schnittreng, schnittreng, es wird mir die Stadt fast zu eng. Ich blase so fröhlich und schnelle, das klinget so weithin und helle. Trarara, trarara, trarara, der lustge Trompeter ist da. Nun blas ich auf Markt und Gassen, nun müssen sie alles verlassen. Schnettering, schnettering, schnettering, da gibt es ein großes Gedräng. Aus allen den Winkeln und Ecken, und wo sie auch immer nur stecken, trarara, trarara, trarara, sie kommen von fern und von nah. Es kommen die Wilden, die Frommen, die Blonden, die Braunen, sie kommen, schnettering, schnettering, schnettering, juchheisa, die Kinder in Meng. Nun regt es sich an allen Enden, es krabbelt hinter Tür und Wänden. Von allen Fenstern grüßen, nicken die braunen, blonden, schmalen, dicken und Kinder hier und Kinder dort und immer mehr in einem fort. Von rechts, von links, aus Tür und Tor ein Strom von Kindern quillt hervor. Prinz und Prinzessin wunderfein, Karl mit der Fahne hinterdrein. Der Kaspar gar durchs Fenster steigt, der Max sich mit dem Drachen zeigt. Mariechen bringt der Puppen zwei und Bastian sein Karren herbei. Der Eduard kommt mit Helm und Flint, der Jonas trommelt blitzgeschwind. Zwei Brüder schöne Blumen bringen und alle jubeln, alle singen. Reinholdchen, du Goldchen, wir kommen heran zu allerlei Spielen und Tänzen. Wir winden und binden dir, kleiner Kumpan, viel duftende Blumen zu kränzen. Wir freuen des neuen Gespielen uns sehr. Wir haben dir vieles zu zeigen. Wir singen, wir springen, die kreuz und die quer, wie Vögel in grünen Gezweigen. Die Kinder spielten manches Spiel mit Reinhold, dem dies sehr gefiel. Noch niemals hatte so wie heut der arme Junge sich erfreut. Da kamen plötzlich in die Mitte zwei Herren mit sehr stolzem Schritte. Da war zuerst ein weißer Hahn, trug in der Hand ne goldene Fahn. Drauf waren zierlich dargestellt Nußblatt und Nuß im blauen Feld. Gar prächtig war der Herr und stolz und fast so steif als wie von Holz. Ein zweiter Gockel trat hervor, die Schreibefeder hinterm Ohr. Im schwarzen Rock erschien er hier und blickte ernst in sein Papier. Sie krähten laut nach jeder Seit und sangen, daß man's hörte weit. Kikriki, macht Platz, macht Platz, ich bin ein Hahn und bin kein Spatz. Ich bin kein Spatz und bin ein Hahn, jetzt geht erst das Spektakul an. Der König kommt in dieses Land, wir machen's jedermann bekannt, und jedermann, so wird verfügt, muß heiter sein und sehr vergnügt. Wer murrt und knurrt und wer nicht lacht, mit dem wird kurz Prozess gemacht. Wer nicht mit Lichtern schmückt sein Haus, dem bläst das Lebenslicht man aus. Kikriki, das merken Sie. Die beiden Kräher ziehen ab, und durch die Straßen, Tripp und Trapp, kommt's fern her und zuletzt ganz nah, und endlich steht er wirklich da. Der König, mächtig, schön und groß, mit Zepter, Kron und roter Hos, ein stolzer Fürst, voll Majestät, potztausend, welche Rarität! Nun öffnet er den weiten Mund, tut also seinen Willen kund. König Nussknacker, so heiß ich, harte Nüsse, die zerbeiß ich. Süße Kerne schluck ich fleißig, doch die Schalen, ei, die schmeiß ich lieber andern hin, weil ich König bin. Aber seid nicht bang, zwar mein Bart ist lang und mein Kopf ist dick und gar wild mein Blick, doch was tut denn das? Tu keinem Menschen was. Bin im Herzensgrund, trotz dem großen Mund, ganz ein guter Jung, lieb Veränderung, amüsier mich gern wie die großen Herrn. Arbeit wird mir schwer, und dann mag ich sehr frommen Kindersinn, weil ich König bin. Nußknacker schwieg jetzt stille und schloß seinen großen Königsmund, doch lärmend kam der ganze Haufen der Kinder auf ihn zugelaufen. Das war ein helles Lustgeschrei, die Fahne flattert hoch und frei, die Mützen flogen weit empor, und jubelnd sang der ganze Chor. Heil dir, du Knupperhans, hölzern in Pracht und Glanz, heil Knacker dir, beißen wie du, wer kann's, Nüsse des Vaterlands lässt du gewiss nicht ganz, heil Knacker dir. Und als das Lied zu Ende war, da rief die ganze Kinderschar, es lebe hoch, es lebe froh, der König Nußknackerio. Der aber war gerührt gar sehr, und sprechen konnt er gar nichts mehr, die Kron er von dem Haupte tat und grüßte rings voll stummer Gnad. Er faßt sich endlich nach und nach und spricht zu Reinhold guten Tag, und der sagt frisch und wacker, schön Dank, Herr König Knacker. Der König nimmt hierauf das Wort. Komm, setz dich in den Sessel dort und passe auf, mein liebes Kind. Jetzt kommt mein ganzes Hofgesind und der Soldat zu Fuß und Pferd und was noch sonst dazu gehört. Das alles zieht vorbei all hier mit Artigkeit und mit Manier. Und was von Künsten jeder weiß, das zeigt er dir auf mein Geheiß. Sie setzten sich, auf jeder Seite saß einer in Bequemlichkeit. Es kamen zwei zuerst herbei, ein roter und ein grüner. Die machten ihren Diener. Sie hatten schöne Kleider an, viel goldne Schnüre waren dran und spitze Hütlein trugen sie. Die Augen keck aufschlugen sie, das waren lustige Dinger, Hoftänzer und Hofspringer. Und sie rüttelten sich und sie schüttelten sich. Nun tanzten sie so sonderbar, daß alles stumm vor Staunen war. Sie trappelten und zappelten, daß Arm und Beine rappelten, und wie im Takt sie sprangen, sie auch ein Liedchen sangen. Hanselmänner heißen wir, tausend Possen reißen wir und sind kreuzfidel. Schickt herum im deutschen Reich, keiner tut's uns beiden gleich, wahrlich meiner Seel. Tolle Sprünge hin und her, Arm und Beine wackeln sehr, und es klappert laut. Heuschreck kann es nicht so gut, Flöchen selbst verliert den Mut, wenn es sowas schaut. Das Tanzen ist zu Ende jetzt. Die beiden haben sich gesetzt, um von der Arbeit auszuruhen und sich etwas zu gut zu tun, weil endlich selbst ein Hanselmann vom Springen müde werden kann. Sie hatten Wein zu trinken und aßen Brot und Schinken. Die Köpfe wurden rot und warm, sie lagen sich vergnügt im Arm. Ein Räuschlein hatten beide schon und sangen laut in hellem Ton: Brüderle, Brüderle, trinkt mir nicht mehr, Köpfle und Beine sonst werden zu schwer. Dann tranken sie die Flaschen aus und wankten selig fort nach Haus. Der König sprach: Ein jeder kennt mein Leibgardistenregiment. Nürnberger sind es, schön verziert, die kommen nun hierher marschiert. Und was er sagte, es war wahr. Es kam die stolze Heldenschar in festem Schritt mit Trommelschlag. Der letzte, der ging hinten nach. Sie schwenkten rechts, sie schwenkten links, bald langsam, bald im Sturmschritt ging's. Bei ihrem rauen Kriegsgesang, da wurde einem Angst und Bang. »Wir sind wilde Kerle, wir, schlimmer als das Tigertier. Seht, das Auge blitzt voll Feuer, und der Mut ist ungeheuer. Da zittern die Leute an Arm und an Bein, wir spießen, wir schießen und knallen da rein.« Und als sie wussten gar nichts mehr, da präsentierten sie's Gewehr. Der Offizier rief laut und barsch: »Blum, bum, brumm, auseinander, marsch!« Sie ließen sich's nicht zweimal sagen, sie spurten Hunger in dem Magen, und jeder lief nun ganz geschwind zum Essen heim zu Weib und Kind. Nun aber ging es hopp, hopp, hopp, die Reiter kamen im Galopp. Die Rosse schnaubten weißen Schaum, die Reiter hielten fest den Zaum. Trompeter blies den Kopf sich rot, sie sangen in der Herzensnot: »Geht aus dem Wege, Weib und Kind, wir reiten durch die Straßen. Das geht wohl schneller, als der Wind kommt übers Feld geblasen. Du frommes Pferdlein, wirf uns nicht, oh, wirf uns nicht herunter, dass keine Arm und Beine bricht, wie's wohl geschieht mitunter.« Doch eine Wolke oben hing, ein schwarzes, schweres Wolkending. Und endlich hielt die Reiterei in einer langen, schönen Reih. Doch eine Wolke oben hing, ein schwarzes, schweres Wolkending. Und in der Wolke saß versteckt Herr Wind, der gern die Leute neckt. Er streckte rasch den Kopf hervor und bläst dem Letzten auf das Ohr. O weh, was nahm das für ein End! Am Boden lag das Regiment. Die Reiter schrien wie am Spieß und der Trompeter kläglich blies. Nussknacker schalt die Stümpe aus und schickte sie erzürnt nach Haus. »Zum Kuckuck«, schrie er, »fort, sogleich, in eure Schachtel packt ihr euch!« Der König sagte weiter und wurde sanft und heiter: »Die Kerle sind zu gar nichts nütz. Jetzt aber kommt mein Leibgeschütz. Das wird den lieben Kindern allen von allem Spiel zumeist gefallen.« Und die Kanone kam herbei, man sah, daß sie geladen sei. Mit Zierlichkeit ging her vor ihr ein ganz schneeweißer Kanonier. Er war des Königs Lieblingskoch, der ganz nach guten Sachen roch, trug einen Löffel schön von Holz und sang dazu mit großem Stolz: »Kinder, nehmet euch in Acht, wenn hier die Kanone kracht. In den Mund und in den Magen werden euch die Kugeln schlagen. Sonst zwar bin ich Zuckerkoch, heute kanonier ich noch. Aufgepasst, jetzt geb ich Feuer, doch die Kugeln, die sind euer.« Der Kinder Angst war gar zu groß, da schoss er die Kanone los. Brumm, bumm, das war ein arger Knall, die Scheiben klirrten von dem Schall, der böse Koch hat's gut gemacht, der Schuss grad auf die Kinder kracht. Doch tat er keinem einz'gen Schaden, denn Zuckerwerk war drein geladen, da flogen Nüsse und Rosinen und Brezeln, Mandeln, Apfelsinen und süße Dinger allerhand. Ein Regen war's von Zuckerkant, dem Kaspar flog es in den Mund, dem andern in der Tasche Grund, dem dritten fiel es in den Schoß, juche, wie war die Lust da groß. Sie rafften auf, sie kauten wacker, es lachte laut der König Knacker. Die Kinder riefen, lieber Koch, erschieße uns doch einmal noch. Der aber sprach, ihr klugen Leut, es ist mein Pulver all für heut. Nun kamen Klapperstörche, drei, geflogen durch die Luft herbei, hoch über Kirche, Turm und Haus. Sie sahen ernsthaft wichtig aus. Ein jeder trug, gar sanft und lind, ein allerliebstes Wickelkind, im Schnabel trug er's ganz genau, eins gelb, eins grün, das dritte blau. Und um den Hals in ihren Taschen, da war gar mancherlei zum Naschen. Doch Störche plappern gar zu sehr, da konnten sie nicht schweigen mehr. Die dummen Störche mußten eben zum Singen ihre Schnäbel heben. Wir fliegen übers blaue Meer, klipp-klapp, und bringen kleine Kinder her, klipp-klapp. Wir setzen hoch uns auf das Dach und lassen sie ganz allgemach im Schornstein zu der Küche herab, klipp-klapp, klipp-klapp. Nach heißen Landen ziehen wir fort, klipp-klapp. Die lieben Kinder schlafen dort, klipp-klapp. Sie schlafen wie im Mutterarm in Blumenkelchen tief und warm. Dann brechen wir die Blumen ab, klipp-klapp, klipp-klapp. Wenn wir im Herbst nach Süden gehen, klipp-klapp, dann sprecht auf fröhlich Wiedersehen, klipp-klapp. Wir bringen euch was Süßes mit, das Reisetäschlein voll Biskuit. Wir geben's gerne und nicht knapp, klipp-klapp, klipp-klapp. O Klapperstörche, sagt, warum seid ihr denn nicht geblieben stumm? Wahrhaftig, keiner von euch dachte, dass er ein Kind im Schnabel brachte. Als ihr den Mund nun aufgesperrt, da fielen sie herab zur Erd und fingen, wie man denken kann, entsetzlich gleich zu weinen an. Die armen Wickelkinder nun, die werden sich wohl Schaden tun? Bewahre, nein, so geht es nicht, dass man sich Arm und Beine bricht. Wie sie am Boden eben sind, da wachsen sie im Nu geschwind empor zum muntern, lustgen Jungen, wie je nur durch das Feld gesprungen, in Kleidern, wie vorher genau, eins gelb, eins grün, das dritte blau. Sie halten sich für große Leute und springen ellenhoch vor Freude. Die Störche stehen starr und schauen, sie können kaum den Augen trauen, sie sperren auf die Schnäbel weit, ob solcher Wunderbarlichkeit. Dann klappern sie ihr Storchenlied und fliegen, daß kein Mensch sie sieht. Es brachten die drei Burschen dann den schönsten Weihnachtsbaum heran, der war behangen und geschmückt mit allem, was das Aug entzückt. Ein Kerzenlicht auf jedem Ast, schier brach er von der süßen Last. Goldglöckchen hingen mittendrein und Vöglein flogen aus und ein. Wer's sehen konnte, meinte, dies sei wohl ein Stückchen Paradies. Die Buben aber setzten breit sich zu des Baumes Herrlichkeit. Sie aßen hungrig, alle drei, die Schüssel leer mit Hirsebrei. Die goldenen Glocken klangen, die bunten Vögel sangen. Auf den Feldern, in den Wäldern, manch ein Baum gar prangend steht, der von Linden, Frühlingswinden wird mit Blüten übersät, der in Hülle und in Fülle goldene Frucht am Zweige trägt, wo in süßen Wechselgrüßen Nachtigall und Finke schlägt. Aber saget, obwohl raget je ein Baum so voller Pracht, wie der reiche, dessen Zweige strahlen in der heil'gen Nacht. Und noch wahrer und noch klarer, als die Lichtflut euch entzückt, glänzt aufs Neue all die treue Liebe, die den Baum geschmückt. Es kam nunmehr ein großer Zug, die Arche Noä war's, die trug gar mancherlei Getier herbei, das alles zog zu zwei und zwei fromm aus dem Kasten durch die Stadt, ein Zug, der kaum ein Ende hat. Herr Noah ging in ernstem Schritt, es gingen Frau und Kinder mit. Die jüngsten Noahs Kinder, die trappelten dahinter. Der Regenbogen glänzte sehr, und vorn da flog die Taube her, und jeder Mann und alles Vieh sang eine schöne Melodie. Nichts als Regen, 40 Tage, Regen, Regen immerfort. Denkt euch, Kinder, welche Plage, eingesperrt im Kasten dort. Eins ist, was wir tröstlich fanden, dass es bei uns trocken war, während unsere Anverwandten sind ertrunken, ganz und gar. Das Ertrinken, das ist greulich, so zu sterben ohne Sarg. In der Arche war's abscheulich, aber doch noch nicht so arg. Der König sprach in mildem Ton zu Reinhold jetzt, du guter Sohn. Die Sündflut ist vorüber zwar, doch böse Buben sind nicht rar. Die sind noch lang nicht all geworden und finden sich an vielen Orten. Ein sauber Pröbchen kann ich dir in meinen Pagen zeigen hier. Die Kerlchen sind dir wohl bekannt, Hofschlingel werden sie genannt. Der König winkt, da kam herbei die ganze Struwwelpeterei. Zuerst zeigt Struwwelpeter sich, dann kam der böse Friedrich. Der Daumenlutscher lutschte sehr, der Zappelphilipp hinterher kam mit dem Tischtuch auf dem Rücken. Hans aber wollt sich gar nicht bücken, weil stets sein Blick in Lüften hing. Dann Robert mit dem Schirme ging. Verhungert ganz und gar elend kam Suppenkasper noch am End. Die Tintenbuben sprangen munter, den Zug hinauf bald, bald hinunter. Vorüber war auch dieser Zug. Der König sprach, jetzt ist's genug. Du hast mein ganzes Volk gesehen, ich kann deshalb nach Hause gehen. Ich hab dir weiter nichts zu zeigen und will nunmehr zu Pferde steigen, um fortzureiten auf mein Schloss. Man brachte ihm das Schaukelross gar reich geschmückt, wie sich's für einen König schickt. Und in den Sattel schwang er sich, ein kühner Reiter, meisterlich. Er hält am Pferdchen fest sich sehr, er schaukelt hin, er schaukelt her. Doch Reinhold grüßt mit Zierlichkeit und spricht mit viel Manierlichkeit: »O knackerige Majestät! Es ist mir leid, dass ihr schon geht. Zwar euer Mund ist groß und weit, doch größer eure Gütigkeit.« Der König rief, »Leb wohl, mein Sohn«, und ritt in schnellem Trab davon. Reinhold stand jetzt ganz verlassen in den öden, stillen Gassen. Da erschien in lichtem Glanz mit der Lilie und dem Kranz jener Knabe, wunderbar, der zuerst sein Führer war. Und mit freundlichem Gesicht jetzt der Engel zu ihm spricht: »Lass uns gehen, das Spiel ist aus. Lieber Reinhold, komm nach Haus, dass die Mutter nicht erwacht und um dich sich Sorge macht. Doch von all den schönen Dingen, die du heute hier geschaut, will ich dir ein Abbild bringen, wenn der frühe Morgen graut.« Durch die grünen Wiesen schreiten leicht hinwandelnd nun die beiden, aber Kirche, Stadt und Baum werden klein, man sieht sie kaum, winzig alles ganz und gar, wie es in dem Kästchen war. Reinhold tritt beim Lampenschimmer in die Hütte, in sein Zimmer. Ruhig schläft das Mütterlein, auf den Zehen tritt er ein. Leise legt er schnell sich nieder, und der Schlaf umfängt ihn wieder. Als der frühe Morgen graut und durchs kleine Fenster schaut, da erwachen beide schon, und die Mutter sieht den Sohn, der noch eben krank gewesen, heiter, blühend und genesen. Schönste aller Weihnachtsgaben, die ein Mutterherz kann haben. Doch in herrlicher Verklärung glänzt die prächtige Bescherung. Hundertfacher Kerzenschein füllt das kleine Zimmerlein. Alles hat in später Nacht hier der Engel hergebracht. Weihnachtsbaum in vollem Prangen, wunderherrlich ausgeschmückt und mit allem reich behangen, was nur Aug und Herz entzückt. Da ist auch der Struwwelpeter und der lustige Trompeter. Nüsseknacker steht dabei, Hanselmänner sind es zwei, Arche Noä, Storch und Hahn, Häuser, Kirch und Baum daran, Reiterei und Fußsoldaten, die Kanone scharf geladen, und daneben auf der Erd steht sogar das Schaukelpferd. Reinhold und die Mutter sehen staunend all die Sachen stehen. Auch die Katze und die Maus gingen heute leer nicht aus. Kätzlein hatte Milch zu lecken, Mäuslein aber in den Ecken an dem Honigkuchen frisst, drauf ein M von Zucker ist. Und am Baum die Glocken klingen und die goldenen Vöglein singen. Nicht grämen sollt ihr euch und sorgen. Gott sendet seine Engel aus. Wen er beschützt, der ist geborgen und Frieden wohnt in seinem Haus. Und heilend auf die tiefsten Wunden legt mild die Hand er allemal. Und mitten in den trübsten Stunden trifft euch der Freude Sonnenstrahl. Ende von König Nussknacker und der arme Reinhold. Gelesen von Carlsson.